Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Johannesevangelium, 14. Kapitel, Vers 6. Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Gott segne dieses Wort. Absolute Wahrheit. In diesem Bibelvers sind wir so nah am Herzen des Evangeliums, also näher können wir nicht rankommen, denn wir haben es hier mit absoluter Wahrheit zu tun. Absolute Wahrheit ist eben Wahrheit, die nicht irgendwie kompromittiert werden kann oder da kann man nichts hinzufügen oder wegnehmen. Es ist absolut. Und das ist hier, Jesus spricht hier zu seinem Jüngern, hier zu dem zu Thomas im Johannesevangelium. Und es ist halt so, wenn wir überlegen, oft, oder es kann auch sein, dass manchmal die Idee irgendwie kommt oder so, dass viele Wege zum Beispiel zu Gott führen, oder manche, oder jemand sagt, oder wer auch immer, viele Wege führen zu Gott und Jesus ist ja möglicherweise einer von denen. Das ist nicht der Fall, denn wie Jesus uns hier sagt, ist er der Weg und niemand kommt zum Vater, nämlich zu unserem Herrgott, außer durch mich, also außer durch Jesus Christus. Und wir haben eben hier absolute Wahrheit und ich würde euch einladen, unbedingt ins Johannesevangelium zu gehen. Und diesen Vers nochmal in Verbindung mit Johannes 15, Kapitel 15, Vers 5 zu lesen und nochmal euch zu Herzen zu nehmen. Denn in 15,5 am Ende des Verses, Vers 5, da lernen wir, dass wir also ohne Jesus Christus gar nichts erreichen können. Also das heißt, dass wir hier eben absolute Wahrheit haben und die Einladung ist, uns als reuige Sünder zu Christus zu kommen und dieses wahrzunehmen. Denn er ist auferstanden, er hat gesagt, er würde auferstehen, nach seiner Kreuzigung ist er dann gestorben und ist aber dann auferstanden. Und dadurch eben ist jedes Wort der Bibel und alle Worte von Jesus Christus bestätigt. Und deswegen reden wir hier von absoluter Wahrheit. Das ist nur einmal passiert in der Menschheitsgeschichte, die Auferstehung, Jesus Christus. Und so nicht wieder sein. Und wenn wir im Alten Testament gucken, alle Prophezeiungen auch, die über Christus gemacht worden sind, sind vollendet worden. Also Gott hat uns ein Versprechen gegeben und die sind auch dann vollendet worden. Gott hat sein Wort immer gehalten. Manche Prophezeiung, also wenn Jesus Christus das zweite Mal wiederkommt, ist noch nicht erfüllt, das kommt noch, aber als Christus Gott, also Mensch geworden ist, das ist erfüllt worden in und durch Jesus Christus. Und wie wir hier lesen, zeigt er direkt zu sich selber. Und das müssen wir uns zu Herzen nehmen, das können wir nicht einfach so sein lassen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Die absolute Wahrheit des Evangeliums in und durch unseren Herrn Jesus Christus. Und lieber Jesus, wir danken dir für diesen Bibelvers hier, wo wir die absolute Wahrheit über dich nicht nur lesen können, sondern auch zu Herzen nehmen können, auch sollen und müssen. Denn wir müssen diese Entscheidung treffen, dass wir nun zu dir zu kommen und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen. Und dann in und durch dich nicht nur die Erlösung erfahren, nämlich das ewige Leben mit dir zu beginnen, sondern jetzt schon hier durch den Heiligen Geist, der uns ins Herz spricht, dein Reich hier weiter zu anderen Menschen von dem Evangelium zu erzählen, der guten Nachricht in und durch dich, was du vor unserem Kreuz getan hast, für unsere alle Sünden gestorben bist. Und das beten wir, dass alle Menschen zu dir kommen. Wir danken dir für diese Bibelvers hier und die absolute Wahrheit und dein Versprechen. Du bist das Wort, du hast uns dein Wort gegeben und wir können dir voll und ganz vertrauen. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem Namen. In Christus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.